Gut, dann herzlich willkommen hier zum ersten Vortrag im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zur Transformation der Hochschulen. Die wurde organisiert von der Campus Antifa in Zusammenarbeit mit dem AStA. Hallo auch an Gerhard Stapelfeld, der hier heute den ersten Vortrag halten wird. Für die, die ihn nicht kennen, Gerhard Stapelfeld ist Privatdozent an der Uni in Hamburg am Institut für Soziologie und hat seinen Arbeitsschwerpunkt im Grunde darin, die kritische Gesellschaftstheorie in der Tradition von Marx und der Frankfurter Schule weiterzuführen auf den Gebieten von Soziologie, Philosophie und auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Wer Interesse hat, da hinten noch ein paar Veröffentlichungen. Gut, bevor wir aber jetzt zum Vortrag kommen, vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu dem Hintergrund und dem Sinn und Zweck dieser Veranstaltungsreihe. Es gab Ende des letzten Semesters eine Diskussionsveranstaltung, bei der es darum gehen sollte, dass die Protestbewegung gegen die Studiengebühren sich ein bisschen kritisch selbst reflektiert. Und entgegen unserer Befürchtung, dass das Ganze so eine Art Grabrede auf den Protest wird, wurde die Diskussion geführt unter der Perspektive, dass die Praxis eigentlich weitergehen muss. Da nur weil die Studiengebühren abgeschafft sind, noch nicht alles gut ist. Aber das Ganze müsste unter einem anderen Vorzeichen weitergeführt werden. Denn es gab da also mehrere Kritikpunkte. Zwei davon sind quasi der Aufhänger für diese Veranstaltungsreihe. Der eine war, dass sich die Protestbewegung in der ganzen Zeit viel zu stark auf die Studiengebühren fixiert hat. Und der andere Punkt war, dass auch während der Protestzeit die theoretische Reflexion von dem, was da an der Uni passiert, eigentlich zu kurz gekommen ist und immer hinter der Praxis zurückgestellt wurde. Ja, und aus dieser Kritik heraus ist dann im Grunde die Idee zu dieser Veranstaltungsreihe entstanden und damit auch die beiden Anliegen, die wir damit verfolgen wollen. Das eine ist ein theoretisches, das andere ein praktisches. Das Theoretische besteht im Grunde darin, dass wir hier zumindest versuchen wollen, die verschiedenen Momente der Transformation der Hochschulen zusammenzudenken und dabei auch die verschiedenen Ebenen möglichst umfassend im Blick zu kriegen, auf denen hochschulpolitische Entscheidungen getroffen werden. Und daraus erklärt sich dann im Grunde auch, warum die Veranstaltungsreihe nicht unmittelbar zum Thema Stiftungsuni stattfindet, sondern eben etwas grundlegenderer ansetzt. Denn das, was hier in Frankfurt passiert, ist eben keine Frankfurter Spezialität oder einfach so ein persönliches Prestigeprojekt von Uni-Präsi Steinberg, sondern lässt sich unserer Ansicht nach nur verstehen vor dem Hintergrund der bundesdeutschen hochschulpolitischen Diskussion der letzten Jahre, beziehungsweise fast schon Jahrzehnte. Und ja, vor dem Hintergrund dann auch die dritte Veranstaltung, die wir mit Thorsten Bultmann organisiert haben, da soll es eben darum gehen, was ist hier in den letzten Jahren in Deutschland im hochschulpolitischen Diskurs passiert, was ist an Reformpraxis passiert. Das soll, wie gesagt, in der dritten Veranstaltung am 26.11. thematisiert werden. Da dieser bundesdeutsche Diskurs aber nicht unabhängig davon gelaufen ist, was auf europäischer und letztendlich auch globaler Ebene passiert ist, soll es dann nächste Woche bei unserem zweiten Vortrag auch um die europäische Hochschulpolitik gehen. Wir hätten uns eigentlich auch gewünscht, was zur globalen Ebene zu machen, haben dazu aber nicht wirklich in dem gesteckten Zeitrahmen Referenten gefunden, beziehungsweise die eine, die wir gefunden haben, musste leider absagen. Aber wie dem auch sei, das, was sich da auf den verschiedenen Ebenen als Transformation durchgesetzt hat, kann man schon mit einiger Berechtigung in der Grundtendenz neoliberal nennen. Und deswegen geht es auch heute um eine Kritik der neoliberalen Universität. Und wie der Titel der Veranstaltung schon vermuten lässt, geht es dabei vor allem um die Konsequenz dieses neoliberalen Umbaus der Unis für ein gesellschaftskritisches oder nonkonformistisches Denken. Und